Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein. Komm mit mir, aus bloß, ich will dich, bloß. Komm mit mir, aus bloß, ich will dich, ich will dich bloß. Fall hinein, fall in meinen Schlund, tanz mit mir, tanz mit mir im Rund. Tanz mit mir, tanz mit mir im Rund, fall hinein, fall in meinen Schlund. Ich will dich,